Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App. Eine App von Google, die es natürlich auch für Android gibt. Die Rede ist von Google Duo, Videoanrufe ganz einfach. Dem Messenger oder Google hat ja zwei neue Messenger doch vorgestellt, Duo und Allo. Ich weiß nicht genau, warum zwei neue, warum man nicht die Funktionen einfach in Hangouts integriert hat. Hangouts benutze ich gerne ab und an. Aber gut, das ist eine andere Sache. Google Duo also. Gratis-App Versionsnummer 2.0 liegt inzwischen vor, 44,2 Megabyte groß. Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hat bei 35 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 3,5 Sternen. Ich lese die Beschreibung vor. Duo ist ein Videoanruf-App für zwei Gesprächsteilnehmer und die wichtigsten Momente im Leben. Mit schlichtem Design, unkompliziert und verlässlich. Funktionen. Einfache Oberfläche. Mit nur einmal tippen kannst du jeden Kontakt anrufen und dank der schlichten Benutzeroberfläche steht das Video im Vordergrund. Hohe Videoqualität. Die Videoanrufe sind schneller und verlässlicher als ob über WLAN oder unterwegs. Plattformübergreifend. Mit nur einer App kannst du jetzt mit allen deinen Kontakten per Video telefonieren. Im Grunde genommen erinnert das sehr an, Gott, wie heißt das denn? Hangouts wollte ich schon sagen. FaceTime unter Apple oder ja Skype oder sonst was. Es ist halt wirklich sehr schlichte Oberfläche. Man sieht im Prinzip nur Kontaktliste. Man kann darauf tappen, dann wird der Kontakt, die Verbindung hergestellt. Das Video steht halt im Vordergrund. Ich glaube, unter Android, wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es noch so Späßchen, dass im Lockscreen schon das Bild des Anrufers erscheint oder irgendwie sowas war da. Das Ganze wirkt sehr gut. Die Videoqualität ist auch über WLAN natürlich sowieso sehr gut, auch unterwegs gut habe ich ausprobiert. Die Frage ist halt, bringt man Leute dazu, das zu nutzen? Leute, die Hangouts nutzen, möchten die Google Duo nutzen auf dem Smartphone. Oder Leute, die sowieso Skype nutzen, möchten die das nutzen. Oder natürlich Apple-Leute. Warum, wenn man zwei Leute ein Apple-Gerät haben, warum sollte man die FaceTime nutzen? Eine Sache, die all diese ganzen neuen Messenger oder was ich mich halt immer frage bei diesen ganzen neuen Messengern. So rum. Insgesamt aber ist das eine feine Sache und wenn es nicht stört, dass die App von Google ist, der macht mit Google Duo in meinen Augen erstmal einfach so nichts verkehrt, wenn man eine App für diesen Anwendungsfall von Videoanrufen sucht. Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.